waren die Nachrichten, 6:03. Das Wetter, es ist bewölkt und bedeckt, örtlich fällt leichter Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland, keine Meldungen. RTL. Guten Morgen, Deutschland. Es ist 6:07. Hier ist RTL und guten Morgen, Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski und das hier ist Kim Appleby. Titel heißt GLAD. Check out these. do when the things we share lets me know my girl, she cares. GLAD, it's good for me. It's lots of love and emotion, but most of all, tell me about it. Good loving and devotion. GLAD is what I want. Jetzt weiß ich auch, was das heißt. GLAD, Good Love and Emotion. Das hier ist Paul Simon. Hallo. Hallo. Der Titel heißt Kodachrome. Es ist übrigens 10 Minuten nach 6. Minuten nach 6. Guten Morgen. 16 nach 6, Juliane Werding und Starke Gefühle, RTL, die beste Musik. Sie kennen Jerry Kotlet nicht, ne? Jerry Kotlet ist Detektiv und arbeitet für RTL. Das macht das Ganze noch etwas kurioser und ich habe ihn heute Morgen angerufen. Er wollte gleich zurückrufen und einen aktuellen Fall lösen. Straße 479 bis 485. Dabei. Wie immer gibt es auch tolle Preise zu gewinnen. Also nicht vergessen, am Samstag von 10 bis 12 dabei. In Köln. Live dabei. Guten Morgen, Deutschland! Hallo, Herr Ofiarowski, hier ist wieder Jerry Kotlet, der geniale Detektiv aus Hallo. Aachen. Heute melde ich mich aus Hamburg, wo ich verärgert bin. Gleich 6.23 Uhr ist Elton John, Titel heißt Easier to Walk Away. Minuten vor 6:30. Morgen früh in Guten Morgen Deutschland packen die Bee Gees aus. Hi, this is Robin Gibb of the Bee Gees. And this is Morris Gibb of the Bee Gees. Und das denkt Morris wirklich über Vanilleeis. Und das denkt er über Sinéad O'Connor. warten Sie, was er über New Kids on the Block denkt. Die Bee Gees packen aus. Jeden Morgen in Guten Morgen Deutschland von 6 bis 9 auf RTL. Und natürlich auch heute so, 10 nach 7 ungefähr, gibt es eine neue Story von Morris Kipp über seine Kollegen. Sie werden sich wundern, was er da alles zu sagen hat, also es dauert nicht mehr allzu lang, knapp eine Dreiviertelstunde. Das ist Leo Sayer. You make me feel like dancing, heißt der Titel. You've got a cute way of talking. You got the better of me. Just snap your fingers and I'm walking. Like a dog hanging on your lead. I'm in a spin. Aktuell das Wetter. Um 6:30 ist es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sind frühlingshaft bei 10 bis 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 13, Köln 12, Saarbrücken 9 und Trier 11 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. Jetzt geht's. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt, also live aus Bonn jetzt die Schlagzeilen mit Peter Escher. Die ersten US-Soldaten sollen noch heute nach Hause, doch die Vereinigten Staaten wollen am Golf präsent bleiben. Saddam Hussein ist noch immer Herr im Irak. Seine Truppen gewinnen gegen die Aufständischen am Boden. Und ausländische Journalisten müssen den Irak verlassen. Frühestens in 10 Tagen dürfen die Reporter zurückkehren. Mehr dazu und Sport in den Themen am Morgen 7. Rick Astley ist es, die Gleise Never Gonna Give You Up. Rick Astley damals noch unter den Fittichen von Stock, Aitken und Waterman. Ich finde, es hat ihm ganz gut getan, sich mal zu lösen von diesen Produzenten. Was ihm nicht gut getan hat, meiner Ansicht nach, ist, dass er sich die Haare hat wachsen lassen. Er ist mal gewählt worden zum schlecht angezogensten Mann oder am schlechtesten angezogenen Mann in England und wahrscheinlich wird ihm ein neuer Titel ins Haus stehen. der schlecht frisierteste Mann in England. 6 Uhr und gleich 35. Auf die am Morgen. Gleich 38 RTL, guten Morgen Deutschland mit einer wichtigen Verkehrsmeldung aus Rheinland-Pfalz. Auf der A61 von Speyer in Richtung Koblenz gibt es zwischen Alzey und Gau-Bickelheim eine Vollsperrung der Fahrbahn nach einem Verkehrsunfall. Eine Umleitungsempfehlung: ab Alzey benutzen Sie bitte die U91. Eine gute Meldung gibt es für Widder: die Dürrezeit ist vorbei. Das I don't want Phillips sind es. Impulsive heißt der Titel. Es ist gleich 6:48 Uhr. Wo gibt's schon sowas, dass ein paar Affen den letzten Zug nach Clarksville nehmen? Eigentlich nur bei RTL und Guten Morgen Deutschland. Nach der Werbung die Monkees. Last Train to... Das Wunschtelefon. Eigentlich wollte ich eine Platte von John Lee Hooker auflegen, aber ich frage mal besser, wer dran ist an unserem Wunschtelefon. Hallo, hier ist die Karin. Du legst eine Platte von John Lee Hooker auf. Er ruft nicht an, und doch du wartest drauf. Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, nennt man Blues. Du liegst verloren auf deinem Bett. Du wolltest nie glauben, dass er mal wirklich geht. Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, das nennt man Blues. Du warst noch nie in deinem Leben so verdammt allein. Würdest gerne endlich schlafen, doch du schläfst nicht ein. Gern in seinen Namen morgen wieder aufgewacht. Doch niemand hilft dir jetzt durch das Tal der Nacht. Du lässt das Licht an und die Tür bleibt auf. Auch wenn du weißt, er kommt nicht mehr nach Haus. Die Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, das nennt man Blues. Nie im Leben so verdammt allein. Du würdest gern endlich schlafen, doch du schläfst nicht ein. Wärst gern in seinen Armen, in seinen Armen morgen wieder aufgewacht. Doch niemand hilft dir jetzt durch das Tal der Nacht. Immer wieder John Lee Hooker auf. Hast so viel getrunken und so viel geraucht. Oh, die Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, nennt man Blues. Soweit die Themen am Morgen, 7 Uhr und 5 Minuten. Die Wettervorhersage für heute Vormittag. Es bleibt regnerisch und bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um 15 Grad und dazu ist es schwach windig. Der RTL Verkehrsservice. Rheinland-Pfalz, A61 Speyer Richtung Koblenz, zwischen Alzey und Gau-Bickelheim. Sperrung der Fahrbahn nach einem Verkehrsunfall. Umleitungsempfehlung, ab Alzey die U91 benutzen. Nordrhein-Westfalen und Saarland, keine Meldung. Guten Morgen, Deutschland! Do we mean to hurt one another? Fight forevermore. 10 nach 7, RTL, guten Morgen Deutschland, through before we even started. Wir sind schon fertig, bevor wir überhaupt angefangen haben. Was hast du da gesagt? Das ist falsch. Through, das heißt so, das ist Englisch, das ist we what angelsächsisch. Wie? Ja, das, aber aus Australien kommen Krass, die Bee Gees, das weißt du. Kannst du das nicht mal auf Deutsch sagen? Auf wo aus Australien kommen die Bee Gees? Ja, und die haben was zu sagen. Nein, auch die kommen aus England und leben in Amerika, so ist das. Falsch. Nach 7 RTL Guten Morgen Deutschland mit der Bee Gees Story. Auch heute natürlich harter Tobak von Maurice Gibb. Er hat es angekündigt. Ja, der wie gewohnt über Kollegen herzieht, das ist offenbar eine neue Lieblingsbeschäftigung von ihm. Kurz vor der Tour der Bee Gees hier in Deutschland am 2. Juni spielen sie in wo nochmal? In Saarbrücken? Ja, das ganz sicher. Das präsentieren wir. Präsentiert von RTL Radio. Ziehen die Bee Gees richtig her. Weltweit über das ganze Business. Heute ist MC Hammer dran. Mhm. Und das Gespräch führt es Sonny Rockets. Trends may come and go, but quality of songs shouldn't have to suffer because of it. Earth, Wind and Fire and After the Love Has Gone. Und nach der Werbung gibt es noch mehr von den Bee Gees, noch einen Auszug des Interviews, das Sonny Rockets für RTL mit den Bee Gees geführt hat. Der Sierra Touring steht für Sie beim Ford-Händler zu einer Probefahrt bereit. 20.07 RTL, guten Morgen, Deutschland. Das ist Terence Trent D'Arby. Und dieser Mann ist eigentlich ganz unbeliebt, jedenfalls bei den Bee Gees. Maurice Gibb sagt über ihn: How can you say, oh, soul is old fashioned? The one guy that did modern soul and throwing things was Terence Trent D'Arby's. Nobody else, everyone's just going, well, there we go, it goes around again. Everybody knew what was going on. And a year later, where is the guy? You know? And it's terrible because the guy is so talented. Und wenn Maurice Gibb erstmal loslegt, dann macht er überhaupt nicht mehr Halt vor niemandem. Alle, die Hits gemacht haben, große in den letzten Wochen oder Monaten, kriegen ihr Fett weg. Morgen, Sinéad O'Connor. Und von 11 bis 14 Uhr am Sonntag in den Hits der Woche gibt es eine Zusammenfassung der Bee Gees Story von RTL. This love is real. esalta la femminilità, silenziosa complicità. È una luce nel buio, i nostri torpedos si fermano qua. Es ist bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sind frühlingshaft bei 10 bis 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 13, Köln 12, Saarbrücken 9 und Trier 11 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, die A4 Olpe Richtung Aachen zwischen Kreuzköln-Gremberg und Kreuzköln-Süd, 2 Kilometer Stau. Rheinland-Pfalz, A61, Speyer Richtung Koblenz zwischen Alzey und Gau-Bickelheim, Sperrung der Fahrbahn nach einem Verkehrsunfall. Empfehlung, ab Alzey die U91 benutzen. Saarland, keine Meldung. Live aus Bonn jetzt die Schlagzeilen mit Peter Escher. Israelis und Araber sollen einen Kompromiss finden. Das regt US-Präsident Bush an und schickt seinen Außenminister in die Golfregion. Von Flucht keine Rede mehr. Saddam verteidigt sich mit Erfolg gegen den Aufstand. Und Journalisten sollen darüber nicht berichten. Sie müssen bis morgen Mittag raus aus dem Irak. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Und das war RTL Aktuell. Es wird 7.32 Uhr. Nur ein... 20 vor 8, RTL, guten Morgen, Deutschland. US-Präsident George Bush ist der beliebteste amerikanische Präsident aller Zeiten. Er hat einen aus der Sicht der Amerikaner notwendigen Krieg gewonnen. Es gab fast keine eigenen Verluste. Die ersten Soldaten sind auf dem Heimweg. Wie beliebt Bush ist, bekam er letzte Nacht zu spüren, als er vor einer Vollversammlung des amerikanischen... Heute ist Donnerstag, noch ein Tag bis zum Wochenende. Und was heute alles so los ist, das erfahren Sie gleich bei uns. Die Arbeit von Journalisten im Irak, Beschwerden über die Politik und die Schulpolitik in ganz Deutschland. Das sind die Themen, um die es gleich geht. Also. Möbel klein in Düren und Jülich. Möbel klein. Möbel klein. Immer etwas Besonderes. 7.51 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Donnerstag, 7.3.1991. Die ersten US-Soldaten sind vom Golf nach Hause zurückgekehrt. 7.000 sollen bis Samstag wieder bei ihren Familien sein. Präsident George Bush hatte zuvor ihre Heimkehr vor dem US-Kongress angekündigt. Außerdem forderte er Israel und die Araber auf, ihre jahrzehntelange Feindschaft endlich zu begraben. Die Arbeit von Journalisten im Irak, auch wieder ein Thema heute. 39 unserer Kollegen sollen im Irak verschwunden sein, so jedenfalls Informationen des französischen Fernsehsenders TFA. 21 von ihnen sind möglicherweise aus freien Stücken bei der irakischen Opposition in Basra, das sagte ein Oppositionssprecher in Genf. Im Irak sind Kollegen aus Amerika, Frankreich, Großbritannien und Italien. Deutsche sind nicht dabei. Die Themen in Deutschland heute. Seit der Vereinigung hat der Petitionsausschuss mehr Arbeit als je zuvor. Er bearbeitet Beschwerden von Bürgern. Die SPD-Fraktion will heute klären, warum die Zahl der Petitionen so gestiegen ist. Um Bildungspolitik geht es in Potsdam. Die Kultusminister und Schulsenatoren treffen sich dort mit Bundesbildungsminister Ortleb. Ein Gesprächsthema: die Angleichung der unterschiedlichen Schulsysteme in Ost- und Westdeutschland. Und in Bonn landet heute der türkische Außenminister zu einem Kurzbesuch. Informationen über alle Themen aktuell hier bei uns. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my lovin' on the run. Ooh. Ooh, ooh, ooh. 'cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist Guten Morgen Deutschland. Wer ist denn dran bitte bei uns am Wunschtelefon? Guten Tag, mein Name ist Fritz Peters. Krefeld Richtung Köln zwischen Kreuz Karst und Dreieck Neuss, 7 Kilometer zähfließender Verkehr. Und die A430 von Duisburg Richtung Dortmund zwischen Mühlhauen, Heim-Frohnhauser Weg und Essen-Wickenbrücke, 5 Kilometer zähfließender Verkehr. Rheinland-Pfalz, A61 Speyer Richtung Koblenz zwischen Alzey und Gau-Bickelheim, Sperrung der Fahrbahn nach einem Verkehrsunfall. Die Umleitungsempfehlung ab Alzey die U91 benutzen. Saarland, keine Meldung. Traveling in a freighter. Minuten nach 8 ist die dritte Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland mit einer Überraschung. In knapp 10 Minuten können Sie bei uns ein Autoradio gewinnen, und zwar in Hamburg CR40 von Blaupunkt. Wir spielen Sekt oder Selters in circa 10 Minuten in Guten Morgen Deutschland. We'll be right back. 12 nach 8, London Beat und Better Love, bessere Liebe. Ein besseres Spiel hätten wir uns gestern Abend gewünscht, ein besseres Fußballspiel. Bayern hat gegen FC Porto 1:1 unentschieden gespielt und das zu Hause. Es könnte bedeuten, dass das Rückporto sozusagen relativ bitter wird. Guten Morgen, Benno. Ja, moin Stefan. Aber Einspruch, euer Ehren. Also das Spiel war eigentlich schon in Ordnung, zumindest in der ersten Halbzeit. Da haben die wirklich die Bayern tollen Fußball geboten. Nur, sie packen das nicht mehr, was sie bis vor kurzem noch geschafft haben. Sie können ihre Torchancen einfach nicht in Treffer ummünzen. Und darin liegt der Schlüssel zu diesem 1:1. Die Bayern hätten wirklich bis zur Pause ganz, ganz glatt in Führung gehen müssen. Und wenn man dann die Torchancen selbst nicht verwandelt, dann kommt irgendwann mal die Strafe. Und die kam dann in Gestalt eines Herrn Domingos in der 65. Minute. Der hat nämlich einen schweren Fehler ausgenutzt von Raimund Aumann, dem zögernden Torhüter, und 1:1. Und mit diesem Ergebnis müssen die Bayern leben. Jupp Heynckes hat nach dem Spiel gesagt, er sei sehr enttäuscht. Das kann er auch sein, denn der Jupp Heynckes hatte ja vor einem Jahr etwa, nicht ganz einem Jahr, bei der Meisterfeier in München vom Balkon des Rathauses den Fans zugerufen, wir holen den Europacup. Nun muss er sehen, wie er mit dem Versprechen klarkommt. Dieses 1:1 ist nämlich keine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel in 14 Tagen. Allerdings, das muss man auch sagen, noch ist ja nicht alles verloren. Und viele werden sicherlich meinen, der Ausgang der Begegnung gestern Abend hätte damit zu tun oder primär damit zu tun, dass der Klaus Augenthaler in der 16. Minute die rote Karte gesehen hat nach einer Notbremse an Kostadinov. Ich würde auch dem widersprechen. Sicherlich spielt so eine rote Karte immer mit hinein, wenn man dann also fast 75 Minuten mit 10 Mann gegen 11 Gegner anhecheln muss. Aber ich sage es noch einmal, in erster Linie war es in der Tat so, dass die Bayern die klaren Torchancen bis zur Pause nach wirklich gutem Spiel nicht nutzen konnten. Und deswegen stehen sie belämmert da. Im Übrigen, die rote Karte von Schiedsrichter Guy Gothals, das ist der Sohn des Trainers von Olympique Marseille, die rote Karte von Gothals, die war absolut berechtigt. Das hat auch Klaus Augenthaler nach dem Spiel zugegeben. Er hat gesagt, ich habe mich für die sportliche Lösung entschieden. Ich habe die sportliche Lösung gewählt. Und damit hat er eigentlich nur gemeint, dass er den Kostadinov, den Enteilenden, am Trikot festgehalten hat. Andere hätten den umgehauen. Darauf hat der Klaus Augenthaler, der ein sehr, sehr fairer Sportler ist, verzichtet. Aber was eben auch aufgefallen ist, er ist 33 Jahre alt. Er hat sich in langen Bundesliga-Jahren verschlissen. Und deswegen ist er halt nicht mehr der Schnellste. Okay, also ich nehme alles zurück. Gutes Spiel, nur das Ergebnis stimmt nicht. Zweite Halbzeit nicht mehr ganz so gutes Spiel, aber erste Halbzeit wirklich ein gutes Spiel. Okay, wir warten aufs Rückspiel. Vielen Dank, Benno. Tschüss. There. 17 nach 8 RTL, Guten Morgen Deutschland. Gehören Sie auch noch zu den Leuten, die morgens im Auto singen, wenn Sie zur Arbeit fahren? Das muss nicht sein. Wenn Sie kein Autoradio haben, dann hören Sie doch einfach RTL. Guten Morgen Deutschland kann Ihnen ein Autoradio frei ins Haus liefern. Und zwar, wenn Sie das Glück haben und bei uns durchkommen, wir spielen Sekt oder Selters um ein Hamburg CR40. Das ist ein Autoradio von Blaupunkt. Sie können jetzt anrufen 00352 1331. Der 26. Anrufer hat heute Morgen die Chance, dieses Autoradio zu gewinnen. Im Spielchen Sekt oder Selters. Das ist das Spiel mit den vier Umschlägen. Sie kennen es, glaube ich. Als ich hier mal mit Auto blau, ein blaues lasst sie mit Goldsander vergleichen. Sie war in der Schule der gelehrte Schwab, von mir und von all meinen Freunden dann. Am letzten Schultag erstellte das Leben seine Weichen. Wir haben uns sofort aus die Augen verloren. Ich hab mich oft gefragt, was ist aus ihr wohl? Die Wege, die wir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sitz ich in einem Lokal. Ich schau in zwei Augen und weiß auf einmal, es ist dieses Blau. Das lässt sie mit gar nichts vergleichen. Du Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab Nächte lang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof mehr sagen kann. Ich sitz wie gelähmt gegenüber und kann's gar nicht fassen. Ich hör kaum Musik mehr und wart nur drauf, dass sie endlich sagt, du jetzt brauch ich ab. Der Bäder, der 10 Häuser weiter gewohnt hat in der Gossen. Sie zwinkert mir zu wie vor 15 Jahren. Sie sagt, na wie geht's da, mein Bädel nach Jahr? Du hast da schon sehr lang nichts mehr von dir hören lassen. Ich nick nur, ja sehr lang, ja viel zu lang. Sie meint, komm, probier ma's halt jetzt miteinander. Und später sag ich lachend noch einmal zu ihr auf der Straße. Du entschuldige, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit die Augen zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, wollen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit die Augen zwinkert hast. Komm, wir streiken 15 Jahre, wollen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Wer gewinnt heute Morgen ein Autoradio? Wir lösen die Spannung in genau 2 Minuten. Sie sind mit dabei auf Mallorca. Herzlichen Glückwunsch. Der Mallorca-Montag. Der Mallorca-Montag. Nur bei RTL in Guten Morgen Deutschland. Der Mallorca-Montag. Bei RTL. Erstens haben wir nicht Montag und zweitens geht es jetzt nicht nach Mallorca, sondern es geht um ein Autoradio. Und die Chance, dieses Autoradio zu gewinnen, hat die Jutta Schill aus Leute-Lounge. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen, Jutta? Ich bin noch etwas verschlafen. Ja, sind Sie gerade jetzt aufgestanden? Ja, so vor 10 Minuten. Oh, und dann direkt die Chance, ein Autoradio zu gewinnen. Ich muss mal dazu sagen, es ist ja fast unverschämt, so um 10 nach 8 erst aufzustehen morgens. Ja. Gut, Sie kennen unser Spiel Sekt oder Selters, Jutta? Sie kennen die vier Umschläge? Und Sie wissen, was da alles drin ist. Für die anderen Hörer erkläre ich es nochmal. Also in einem ist der Superpreis, also das Autoradio. Dann haben wir eine Niete, einen kleinen Preis und einen Joker. Bei der Niete ist natürlich alles aus. Beim Joker, beim kleinen Preis können Sie sich aussuchen, ob Sie weitermachen. Und beim großen Preis, ja, gibt es das Autoradio. Jetzt brauche ich von Ihnen eine Zahl, Jutta. Ich fange mal mit der 4 an. Umschlag 4. Aufsichtsbeamte Zilli hat sich davon überzeugt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Umschlag 4 ist der Joker. Noch nichts ist verloren. Weiter auf die 2. Umschlag 2. Das macht ja so einen Spaß, hier von dem Mikrofon zu rascheln. Jutta, Umschlag 2 ist die Niete. Die Niete? Ja. Ja, was soll man auch schon mit 6 am frühen Morgen? Dann lieber Selters. Oh ja, ne, genau. Tut mir leid, Jutta. Hat nicht sollen sein. Nö. Ne, probieren Sie es einfach nochmal. Ich stehe nächstes Mal früher auf. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Try like we tried before. RTL aktuell das Wetter. Um 8:30 heute Vormittag ist es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Auch heute Nachmittag bleibt es weiterhin bewölkt. Ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein. Und es gibt frühlingshafte Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Die Werte im Einzelnen von heute Morgen. Düsseldorf 13 Grad, dort regnet es. Köln 12 Grad, es ist bewölkt. Saarbrücken 9 Grad, ebenfalls bewölkt. Trier 11 Grad und auch da nur Wolken. Der RTL Verkehrsservice. Ein Telex von einer Länge von einem halben Meter mit den aktuellsten Meldungen in Nordrhein-Westfalen. A1 Euskirchen in Richtung Dortmund zwischen Köln-Lütz, zwischen Alzey und Gau-Bickelheim. Sperrung der Fahrbahn nach Verkehrsunfall. Empfehlung: ab Alzey die U91 benutzen. Saarland keine Meldung. Das waren 50 Zentimeter Verkehrsservice. Jetzt live aus Bonn die Schlagzeilen mit Peter Escher. Die Aufstände im Irak dauern an. Ausländische Journalisten sind jetzt unerwünscht und müssen das Land verlassen. US-Außenminister Baker reist in den Nahen Osten. Er will Israelis und Arabern bei der Kompromissfindung helfen. Und UNO-Experten fahren nach Kuwait. Sie sollen die Schäden im Land beurteilen. Mehr dazu in unseren Nachrichten um 9. Na, liebe Kinder, wer bringt euch denn jeden Morgen das Reisewetter? Fangen wir mit dem Skiwetter. Die Schneeschmelze geht unaufhaltsam weiter. Frühling in den Bergen. Ab 2000 Meter Höhe ist in einigen Skigebieten noch Wintersport möglich. Talabfahrten gehen aber kaum noch. Das Wetter in Europa. Kopenhagen bedeckt, leichter Regen und Höchsttemperatur heute 6 Grad. London bedeckt nach Regen, 13 Grad. Paris bedeckt, 14 Grad. Lissabon bewölkt, 14 Grad. Madrid wolkig, 12 Grad. Mallorca stark bewölkt, 19 Grad. Rom wolkig und windig, aber warm, 20 Grad. Und in Athen wird jetzt richtig Frühling. Heiter ist es dort heute und 19 Grad Höchsttemperatur. Der aktuelle Reisetipp. Club Aldiana Fuerteventura, 13. April 91. Zwei Wochen ab Frankfurt im Bungalow Typ B. Preis pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension 2745 Mark. Ein Service vom Club Aldiana. Und das war RTL aktuell. Es wird 8.35 Uhr. RTL, guten Morgen, Deutschland. Der Krieg am Golf ist vorbei. Die ersten amerikanischen Soldaten sind auf dem Weg zurück nach Haus. Minensucher, auch Deutsche sind dabei, beginnen damit, den Golf wieder für die Schifffahrt sicher zu machen. Kuwait beginnt mit dem Wiederaufbau. Der amerikanische Präsident fordert von Israelis und Arabern das Ende ihrer jahrzehntealten Feindschaft. Friedlich geht es aber beileibe noch nicht überall zu. Im Irak selbst wird immer noch gekämpft und offensichtlich gehen die Iraker, jedenfalls die Regierungstruppen, dabei nicht gerade zimperlich zu. In Kuwait haben sie das auch nicht getan. Das zeigt sich immer wieder an neuen Spuren. Eine Reportage eines Korrespondenten der deutschen Presseagentur von der vergangenen Nacht beginnt mit folgendem Satz: Man darf keinen schwachen Magen haben, wenn man das kleine Nebengebäude des Sabah-Hospitals in Kuwait-Stadt betreten und sich den grässlichen Inhalt der Leichenkammer zeigen lassen will. Und dann beschreibt er Stück für Stück, was er in den Kühlfächern sieht. Männer mit Augenhöhlen ohne Augen, die Hände mit Draht gefesselt, Einschusslöcher im Hinterkopf und andere Grausamkeiten. Am Telefon Dr. Thomas Koschinowski, Nahostexperte und Leiter des Orient-Instituts in Hamburg. Viele werden jetzt denken, Orientalen sind eben einfach so grausam. Aber reicht es als Erklärung für das, was man in Kuwait da jetzt jeden Tag sehen kann, Herr Dr. Koschinowski? Ich wäre vorsichtig, mit so einem Urteil zu meinen, dass die Iraker grausamer sind als Menschen in anderen Gegenden. Das kommt sicher daher, dass sie so handeln, dass im Irak die Führung gegen viele oppositionelle Gruppen immer hat sich behaupten müssen. Und das hat sie nur tun können, wenn sie eben mit unwahrscheinlicher Brutalität gegen gegnerische Kräfte vorgegangen ist. Und so hat sie eben auch in Kuwait gehandelt. Im Irak wird also weiter gekämpft, Saddam Hussein gegen die Opposition. Erst hieß es, schiitische Gruppen hätten große Teile im Süden des Irak erobert und würden schon 12 Städte halten. Dann kamen neue Informationen. Die Republikanergarden, also die Elitetruppe von Saddam Hussein, sollen wieder Land und Städte zurückerobert haben. Was ist von diesen Meldungen zu halten? Ich glaube, dass solange die irakische Führung, also Saddam Hussein, über intakte Armeeeinheiten wie eben die republikanische Garde verfügt, wird es ihr relativ leicht fallen, gegen oppositionelle Gruppen, die eben nicht über schwere Waffen verfügen, sondern nur über leichte, diese zu kontrollieren. Und das ist das, was sich zurzeit im Südirak abspielt. Saddam Hussein hat 8 Jahre Krieg gegen Iran nicht gewinnen können und er hat jetzt in sehr kurzer Zeit einen Krieg verloren, sehr heftig sogar. Wird er sich denn halten können? Das hängt davon ab, wie stark die Opposition ist. Das eigentliche Problem für die benachbarten Staaten ist, dass eigentlich keiner dieser Staaten, weder Saudi-Arabien noch Syrien noch Ägypten und auch nicht die Amerikaner interessiert sind, dass eine schiitisch gelenkte, vom Iran beeinflusste Regierung an die Macht kommt. Und da ziehen es viele vor, doch vielleicht mit Saddam Hussein zu verhandeln und ihn als Führer zu haben, vor allen Dingen vielleicht auch deshalb, weil er wohl am ehesten garantieren kann, dass das Land nicht in Chaos versinkt. Nach außen hin ist er geschwächt, da kann er die benachbarten Staaten nicht mehr bedrohen. So kann man mit ihm vielleicht leben. Sollten denn nun doch Oppositionelle die Obermacht übernehmen? Vor allen Dingen müssten sie Bagdad kontrollieren und in Bagdad ist eben überwiegend sunnitisch und nicht schiitisch. Und das ist ein Problem für die schiitische Bevölkerung. Dr. Kuhn und Thomas Koschinowski vom Orient-Institut in Hamburg, herzlichen Dank für das Gespräch. One kiss to seal your fate. One link in a chain reaction. One link. from a poison pen. The one fruit too small and bitter, the one tree too proud and pain. The one man to stop the trouble, the one kiss to seal your fate. The one link in a chain reaction, the one link in a chain reaction. Neue Platte von John Farnham, Chain Reaction. Wenn Sie Lust haben, eine etwas ältere wieder zu hören, nämlich eine von Supertramp, den Logical Song. Wenn morgen Deutschland singt, weißt du, dass ein neuer Tag beginnt, dein Radio am Morgen. Das ist traurig, Christoph. Denn das Radio am Morgen geht jetzt erstmal vorbei, aber es kommt noch was Schönes hinterher. So traurig ja eigentlich. Es geht auch nämlich hier auf die griechischen Inseln mit dem Jochen. Ein Tag wie kein anderer nach den 9 Uhr Nachrichten. Ja, und kennst du die griechischen Inseln, Tsatsiki, Gyros und Tsirtaki? Die habe ich alle schon mal gegessen, ja. Die haben gut geschmeckt. Tschüss, bis morgen. Und unsere Frage, wer ist am Wunschtelefon? Hallo? Die Arte Schäfer, ich wünsche mir...